Kundgabe 4685. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.7.1949. Lichtwesen verkörpert. Mission. Gottes Kindschaft. Bedenket, dass ihr nicht von dieser Erde seid, so ich euch mit einer Mission betreue, die das Erlösen der irrenden Seelen bezweckt. Bedenket, dass es mein Wille ist, dass alles zurückkehrt zu seinem Ausgang, dass alle meine Geschöpfe zu mir finden müssen, um selig zu werden. Und bedenket ferner, dass der Wille des unvollkommenen Geistigen so geschwächt ist, dass es selbst niemals den Weg zur Höhe einschlagen würde, wenn ihm nicht geholfen wird, mit Rat und Tat, durch Lichtwesen, die ihnen insofern beistehen, als dass sie ihren Willen zu bestimmen suchen, sich der Höhe zuzukehren. Und diese lichtvollen Wesen wirken nun teils geistig, teils irdisch. Das heißt, zum Zwecke der Verkündigung meines Willens sind Lichtwesen im Fleisch verkörpert. Um nun ihre Mission zu erfüllen, meinen Willen, der durch mein Wort kundgegeben wird, den Menschen zu vermitteln und so also für ihre Erlösung aus der Form tätig zu sein. Und so ihr dies bedenket, werdet ihr auch verstehen, dass ihr wieder zur Heimat zurückverlanget und dass diese Erde nicht der rechte Aufenthaltsort ist für euch. Ihr werdet aber auch verstehen, warum ihr euch erniedrigen müsset, warum ihr alles ablegen müsset, was an die Welt gemahnet. Wollet ihr eure Mission durchführen und selbst noch geistige Fortschritte machen, die auf dieser Erde wohl zu erreichen sind, auch für Wesen, die dem Reiche des Lichtes entstammen. Denn die Erde ist das niedrigste Schöpfungswerk in ihrer Art, das aber die höchsten Lichtgrade ermöglicht, die ein Wesen zum Gotteskind gestalten. Darum lasse ich auch die Verkörperung von Lichtwesen auf der Erde zu. Doch die Bedingungen sind oft schwer und erfordern große Liebe zu mir und starken Willen, um erfüllt zu werden. Doch den tröstenden Zuspruch gebe ich euch immer wieder, dass ich euch nicht fallen lasse, wenngleich ihr selbst auch euren Willen tätig werden lassen müsset, um das Höchste zu erreichen. Denn den Willen mache ich nicht unfrei. Ich helfe wohl, aber ich zwinge nicht. Und darum müsset auch ihr den Kreuzweg gehen. Ihr müsset durch Leid und Liebe jenen Grad der Vollkommenheit erreichen, der euch zu wahren Gotteskindern gestaltet. Ihr müsset die Liebe zu mir entfachen zu höchster Glut und nun aus dieser Liebe heraus für mich arbeiten. Ihr müsset tätig sein auf dieser Erde im erlösenden Sinn. Ihr müsset eure Mission zu Ende führen, bis ich komme, um euch zu holen in mein Reich. Amen.